Abschnitt 38 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aus Pulvernebeln ist ein Stern geboren. 1. Und wieder bleibt mir nur das Zimmer noch, mit toten Wänden und der Möbel Fratzen. Und immer eine Uhr im Schritt von Tatzen, mich bannend in das schwarze Fensterloch. Den Tag hab ich vergeblich angejagt, der Massenmord in Straßen nahm kein Ende. Die Menschen starben, weil sie ohne Blende ein Licht betraten, das nie Amen sagt. Wie fühle ich mich schuldig jetzt mit allen, die, statt zu fechten, Berge aus Papier durchfraßen und an ein geflecktes Tier sich willenlos verschwendeten. Ich weiß nur einen Ausweg, der mein Blut zu Eis gefriert und meine Finger krümmt zu Krallen. 2. Ich weiß nur diesen Ausweg, wo es knallt. Doch draußen steht vielleicht ein Waisenknabe, erinnernd, dass ich ihn zum Mahl geladen habe, und wartet, dass die Mauer auftut, einen Spalt. Wie nahe ist es doch bis zu ihm hin, doch ist kein Ton in meiner Kehle, ihn zu rufen, ihn auf der untersten der Stufen zu küssen, lieber Bruder, sieh, ich bin. Wie hohl geht dieser Wände horchendes Geklopf nach meinem Blut, die Leere auszufüllen. Ich habe Furcht, mein Herz herauszubrüllen. Und plötzlich grinst durchs Fenster wie ein Totenkopf der gelbe Mond. Ich gebe auf mich zu zielen und lass vom weißen Tisch herunter zu den Dielen die spiegelnde Gewalt der Birnen spielen. 3. Der Tag war viel zu alt, ihn wach zu halten, in Zellen, wo ein junger Leopard vom Pfiff der Zähmer rasend rot genarrt die Stirne warf in kalte Rachefalten. Wozu ist dieser Abend da und grau verschwiegen? Komm, Knabe, dein Jahrhundert jetzt beginnt. In deine Flügel will ich mich als Wind hinschmiegen, dass sie endlich lernen fliegen. Was zögerst du noch? Keine Mutter weint, mehr jetzt dem Letzten nach, der ihr geblieben. Die Zeit, die kommt, wird nicht mit Blut geschrieben. Aus Pulvernebeln ist ein Stern geboren, der sammelt, was in Straßen irre verloren, was vor den Götzenbildern weiß versteint. Ende von Aus Pulvernebeln ist ein Stern geboren.